Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wer von uns möchte nicht ins Paradies gehen? Jeder möchte ins Paradies. Doch es gibt Leute, die nicht ins Paradies möchten. Echt jetzt? Gibt es Leute, die nicht ins Paradies wollen? Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder von meiner Umma kommt ins Paradies, außer die nicht wollen. Die Sahabe sagten, ja Rasulallah, wer will nicht ins Paradies? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer mir gehorcht, der kommt ins Paradies. Und wer mir nicht gehorcht, der wollte nicht. Subhanallah. Subhanallah. Das ist eine wichtige Angelegenheit, bevor wir die 7 Eigenschaften jener lernen, die das Paradies erben werden. Und nicht irgendein Paradies, Al-Firdaus al-A'la, das höchste Paradies erben werden. Erstmal musst du das wollen, ins Paradies zu kommen. Und wollen bedeutet, dass du Allah und seinem Gesandten gehorchst. Dass das, was Allah und sein Gesandter dir sagen, dass das bei dir gilt. Subhanallah. Dass du diese Sache einhältst. Dass wenn Allah sagt, tu bete, dann betest du. Tu keinem Schaden zufügen, dann tust du keinem Schaden zufügen. Schade dir selbst nicht, schadest du dir selbst nicht. Subhanallah. Mach das, machst du das. Lass das, lässt du das. Das ist der erste Weg dahin. Tayyib. Was sind nun die 7 Eigenschaften jener, die das Paradies erben werden? Subhanal Malik. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm in seinem Koran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Und die erste Eigenschaft ist der Glaube. Der Glaube. Erfolgreich sind die Gläubigen. Das heißt, dass du bezeugst, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein einziger ist. Keine Partner hat, kein Kind hat, keine Frau hat, keine Töchter hat. Nichts, dass er ein einziger ist. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist allhörend und allsehend, aber nichts ist ihm gleich. Er hat bestimmte Eigenschaften, die er sich zugeschrieben hat, aber sie sind nicht so wie die Menschen. So wie sie ihm gebühren und nichts ist ihm gleich. Subhanallah. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, dass wir an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, so wie er uns das vorgegeben hat. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das erklärt hat. Dass wir an Allah subhanahu wa ta'ala glauben und an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als letzten Gesandten glauben. Dass er der letzte Gesandte Allahs ist, der zu den Menschen gekommen ist. Und er wurde zu allen Menschen gesandt. Subhanallah Malik. Der Glaube, jemand, das ist der erste wichtige Punkt. Der Glaube, das ist der Schlüssel überhaupt ins Paradies. Dass du La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah mit deinem Herzen bezeugst, mit der Zunge aussprichst und dem daraufhin Taten mit deinen Körperteilen folgen lässt. Das ist der Beweis für deinen Glauben. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Das ist der zweite Punkt. Jene, die in ihren Gebeten demütig sind. Jene, die gottesfürchtig sind, die, wenn sie beten, dann beten sie nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sind gottesfürchtig. Sie fürchten sich im Gebet. Sie sind demütig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie im Gebet sind. Sie sind nicht beschäftigt, ihre Köpfe sind nicht beschäftigt mit jenen, mit Sachen von der Welt, sondern sie sind beschäftigt mit der Welt, die wirklich zählt, mit dem Jenseits. Ja, leitani qaddamtu li hayati. Oh, wehe mir, hätte ich doch für mein Jenseits etwas vor, hätte ich doch für mein Leben etwas vorbereitet, werden wir dann sagen. Welches Leben? Wir leben doch jetzt. Nein, nein. Das Leben. Was ist das gemeint? Das ewige Leben. Subhanal Malik. Das ist die zweite Eigenschaft. Jene, die, wenn sie beten, beten sie aufrichtig. Einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala, meine lieben Geschwister. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ. Das ist die dritte Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala aufzählt. Diejenigen, die sich vom leeren Gerede abwenden. Für sie gibt es nur gutes Gerede. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Wer an Allah und den Jüngsten Tag glaubt, der soll etwas Gutes sagen oder leise sein. Und subhanallah, im Arabischen, allein von der Sprache, bedeutet صَمَتَ يَصْمُتْ, dass man nur Gutes spricht, aber bei allen anderen leise ist. Im Gegensatz zu Sekata, wenn man sagen würde, Yeskut, dann müssten wir komplett leise sein. Auch nichts Gutes sagen. Subhanallah. Das ist auch ein Beweis für die Wortgeweihtheit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die ihm Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Das heißt, jene, die sich vom leeren Gerede fernhalten. Ich rede nicht von Haram. Sowieso von Haram sind sie ganz weit weg zu sprechen. Dass ihre Zungen über andere schlecht reden, über lästern und solche Sachen machen. Nein, nein. Ich rede vom leeren Gerede, das ihnen nichts bringt im Diesseits und noch im Jenseits. Sie halten sich davon fern. Sie sagen, das bringt mir nichts, weder im Diesseits noch viel weniger im Jenseits. Sie halten sich davon fern. Diese Eigenschaft haben sie sich angeeignet. Diese Eigenschaft haben sie sich angeeignet und halten daran fest. Subhan al-Malik. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Und jene, die die Zakat bezahlen. Warum wird das extra hier erwähnt? Subhanallah, im Koran kommt das Gebet so oft mit der Zakat immer zusammen. Es kommt fast nicht, dass die Zakat alleine kommt oder dass das Gebet mit einer anderen Eigenschaft alleine kommt. Die Zakat ist fast immer dabei. Subhanallah, Malik. Die Zakat. Die Zakat ist eine Angelegenheit heutzutage, viele vernachlässigen das. Subhanallah, wenn du einen Tag deine Zakat verspätet abgibst, ist wie wenn du dein Gebet verpasst hattest. Wie schlimm ist das für dich? Das Dhuhr-Gebet, das Fajr-Gebet, überhaupt einen Tag nicht zu beten. Stell dir das mal vor, wie schlimm das ist. Kannst du dir vorstellen, mal einen ganzen Tag nicht zu beten? Oder ein Gebet zu verpassen, absichtlich? Subhanallah, das kann sich kein Gläubiger vorstellen. Genauso ist es mit der Zakat. Der nimmt das ernst. Er schreibt sich das Datum auf, wann er Zakat abgeben muss und er gibt diese Zakat ab. Subhanallah. Und bezüglich Zakat habe ich eine Abhandlung auf meiner Seite, wenn es um Zakat über Geld, Gold und Silber geht. Könnt ihr euch da inshallah ta'ala auf meiner Seite das Ganze nachlesen. Aber das ist auch eine Eigenschaft von jenen, die die Zakat richtig, die die Zakat abgeben, die die Zakat entrichten, subhanallah. Die Zakat, und Zakat kann man sagen, eine Pflichtsteuer. Nicht nur eine Almosensteuer, nicht eine Sache, die du frei, nein, eine Pflichtsteuer. Und deswegen übersetze ich das gerne mit Pflichtsteuer, dann das ist eine Sache, die sollte man tun, die musst du tun. Wenn du Zakat-pflichtig bist natürlich, ja, wenn du den Nisab erreicht hast und ein Jahr daran vergangen ist, dann danach gibst du die Zakat. Wie genau, kannst du nachlesen, inshallah ta'ala, auf meiner Webseite. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Das ist der fünfte Punkt. Diejenigen, die ihre Geschlechtsteile bewahren. Diejenigen, die keine Unzucht machen, die nicht in Sina verfallen, die nur in Halal diese Angelegenheit machen. Diejenigen, die diese Sache bewahren, außer, wie es in den Versen danach heißt, außer gegenüber ihren Ehefrauen, gegenüber ihren Frauen, die für sie halal sind, die für sie erlaubt sind. Nur in Halal lassen sie, machen sie diese Angelegenheit. Und darin gibt es Lohn, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Ja, er wird gefragt über die Sadaqa und dann zählt er die Sadaqa auf und er sagt, im Geschlechtsverkehr ist eine Sadaqa oder ist eine gute Tat sozusagen. Und dann sagen die Sahabi, ja Rasulullah, und die sind auch empört und sie schämen sich ein bisschen darüber. Dann, zu uns kommt unsere Lust und wir gehen dieser Lust nach. Und dann kriegen wir noch Belohnung dafür? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du diese Sache in Haram getan hättest, würdest du nicht dafür eine Sünde bekommen. Und genauso, wenn du diese Sache in Halal tust, bekommst du dafür eine Belohnung. Allahu Akbar. Und so ist unsere Religion. Und das ist die Eigenschaften jener, die das höchste Paradies erben. Nicht irgendein Paradies. Firdaus al-A'la. Sie sind die Erben. Und das gehört dazu. Subhanallah. Das ist die fünfte Eigenschaft von jenen, die das Paradies erben werden, dass sie ihre Geschlechtsteile bewahren und nur in Halal diese Sache ausüben. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala als sechster Punkt, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ. Und jene, die das anvertraute Gut und die Verträge einhalten, die passen auf das anvertraute Gut auf und sie halten die Verträge ein. Das heißt, wenn dir jemand etwas anvertraut hat, sei es materiell wie Geld, Auto, Wohnung, sonst irgendwas, dann passen sie darauf auf besser als auf ihre eigenen Sachen. Oder jemand hat dir ein Geheimnis anvertraut, immaterielle Sachen, ein Geheimnis und gesagt, das bleibt unter uns und du bewahrst die Sache, das gehört, fällt unter diese Kategorie. Oder ihr habt einen Vertrag gemacht zwischen zwei Partnern oder zwischen zwei Ländern oder jeglicher Vertrag, den der Gläubige eingeht, erhält sie ein. Er hält sie ein und er tut niemanden, der ihm schadet, ihm Schaden zufügen. Also jemanden, der ihn betrügt, den anderen betrügen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn jemand dich betrügt, betrüge nicht. Subhanallah. Das ist eine wichtige Eigenschaft, meine lieben Geschwister. Sehr, sehr wichtig. Das ist heutzutage verloren gegangen, leider. Und diese Eigenschaft sollten wir uns wieder aneignen. Wenn jemand uns anfängt, dass die Leute sagen, den Muslimen kann man vertrauen. Subhanallah. Die Mushrikin damals, sie haben die Propheten sallallahu alaihi wa sallam der Lüge bezichtigt. Sie haben ihn bekämpft und sie haben so viel Schaden zugefügt. Trotzdem haben sie, wenn sie weggereist sind, ihr anvertrautes Gut bei ihm gelassen. Warum? Subhanallah, weil er war Al-Amin. Er war der Vertrauenswürdige. Subhanallah, Malik. Er war der Vertrauenswürdige. Subhanallah. Diese Eigenschaft ist die Eigenschaft von jener, die das Paradies erben werden. Subhanallah, Malik. Und die siebte Eigenschaft von jenen, die das Paradies erben werden, والذين هم على صلاتهم على صلواتهم يحافظون und jene die ihr Gebet bewahren und ihre Gebete bewahren, jene die ihre Gebete bewahren, das heißt nicht einmal betet er, einmal betet er nicht oder er ist vernachlässigt das Gebet, er betet das kurz vor knapp, nein, die Zeit kommt ein und er ist erst ruhig, wenn er die Gebete gebetet hat und er hält sie immer ein. Nichts ist ihm wichtiger als das Gebet, egal was kommt und geht, das Gebet hält er ein. Subhanallah, Malik. Das Gebet für ihn ist das Wichtigste in seinem Leben. Subhanallah. Und das ist diejenigen, die ihr Gebet bewahren. Die nicht ihr Gebet vernachlässigen. Die es laufen lassen. Die sagen, heute brauche ich nicht beten. Heute habe ich keine Lust. Ich bete später. Nein. Sobald sie Allahu Akbar hören oder sobald die Zeit eintrifft, stehen sie auf und sie bewahren ihr Gebet. Weil das Gebet, meine lieben Geschwister, fünftägliche Gebet, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist ein Vertrag zwischen dir und Allah, dass du ins Paradies kommst. Das heißt, Allah hat schon einen Vertrag unterschrieben. Da steht hier, wenn du mit deinem Namen fünftägliche Gebete jeden Tag betest und nicht absichtlich verpasst, kommst du ins Paradies. Allah hat das schon unterschrieben. Du musst nur noch unterschreiben, dass du das machst. Allahu Akbar. Das ist natürlich metaphorisch dargestellt. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Du musst nur noch unterschreiben. Du musst sagen, ja, ich halte das ein. Halt es ein und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humul warithun. Das sind die Erben. Was erben die? Alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Die das Firdaus erben werden, das höchste Paradies, Jannatu Adn, Jannatu al-firdaus, wo nur die Propheten, die Salihin, die Märtyrer, die Besten der Besten hinkommen. Sie werden diese Sache erben, hum fiha khalidun, um ewig darin zu bleiben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eigne dir diese sieben Eigenschaften an. Eigne dir die sieben Eigenschaften an. Und du wirst inshallah ta'ala von jenen sein, die das Paradies erben werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, meine lieben Geschwister, euch von jedem sein lassen. Lasst uns nochmal zusammenzählen. Erstens, der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, die Demut im Gebet. Drittens, das leere Gerede unterlassen. Viertens, die Zakat entrichten. Fünftens, der Geschlechtsteile bewahren. Sechstens, das anvertraute Gut und die Verträge einhalten. Und siebtens, das Gebet bewahren. Wer diese Eigenschaften behält und bewahrt, wird inshallah ta'ala das Paradies erben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch diese Eigenschaften ermöglichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch zu den Erben von Firdaus al-A'la machen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.